Auf mein Herz mit Freuden, nimm wahr, was heut geschieht. Wie kommt nach großem Leiden nun ein so großes Licht? Mein Heiland ward gelegt, da wo man uns hinträgt, wenn von uns unser Geist zum Himmel ist gereist. Jesus, unser Trost und Leben, dir dem Tode war ergeben, dir hat herrlich und mit Sieg und Leben wiederbracht. Er ist aus des Todes Banden als ein Siegesfürst erstanden. Alleluja, Alleluja. Kommt wieder aus der finstern Gruft, ihr gottergebnen Sinnen, schöpft neuen Mut und frische Luft, blickt hin nach Zionszinnen. Denn Jesus, der im Grabe lag, hat als ein Held am dritten Tag des Todes reich.